Schnecken«, sagte er. »Das Beste, was wir haben. Aber nicht zu vergleichen mit dem Kraut aus dem Südviertel, wie ich schon immer gesagt habe, obwohl mir sonst in den meisten Dingen nichts über Brie geht, wenn Sie es nicht krumm nehmen.« In einem großen Sessel am Holzfeuer Platz nehmen. Gandalf setzte sich an die andere Seite des Kamins und die Hobbits auf niedrigen Stühlen dazwischen. Und dann redeten sie viele halbe Stunden lang und erzählten sich alle Neuigkeiten, die Herr Butterblüm hören oder loswerden wollte. Das meiste von dem, was sie zu berichten hatten, waren für den Wirt reine Wunder- und Fabeldinge. Es ging weit über seinen Horizont und entlockte ihm kaum einen anderen Kommentar als ein »Was Sie nicht sagen?«, das er jedem Zeugnis der eigenen Ohren zum Trotz immerzu wiederholte. »Was Sie nicht sagen, Herr Beutlin? Oder war's Herr Unterberg? Ich bringe ja schon alles durcheinander. Was du nicht sagst, Meister Gandalf? Na sowas! Wer hätte das gedacht heutzutage?« Aber seinerseits hatte er viel zu erzählen. »Die Dinge stünden nicht zum Besten«, sagte er. »Das Geschäft gehe nicht nur nicht gut, sondern geradezu miserabel. Niemand kommt heute mehr von auswärts nach Bree«, sagte er. »Und die Einheimischen, die bleiben meistens in den eigenen vier Wänden und verriegeln die Türen. Angefangen hat alles mit diesen Fremden und Landstreichern, von denen die ersten letztes Jahr den Grünweg heraufkamen, wie ihr euch vielleicht erinnert, und später kamen dann noch mehr. Manche waren einfach arme Hunde, die vor Schwierigkeiten davonliefen, aber die meisten waren üble Burschen, die nichts als Diebereien und Schlimmeres im Sinn hatten. Und Ärger haben wir gehabt hier in Bree, ein übles Theater. Ja, sogar ein echtes Handgemenge hat es gegeben. Und nachher waren mehrere Leute tot, mausetot. Könnt ihr euch sowas vorstellen?« »Doch, kann ich«, sagte Gandalf. »Wie viele?« 3 und 2, sagte Butterblüm, womit er so viele vom großen und so viele vom kleinen Volk meinte. »Das waren der arme Mats Heidezee, Roland Ackerkratz und der kleine Tom Piekedorn von drüben hinterm Berg. Außerdem Willi Steilhang von weiter oben und einer von den Unterbergs aus Stadel. Alles gute Leute, die wir sehr vermissen. Und Heinrich Geißblatt, der früher am Westtor stand. Und dieser Lutz Farnrich, die haben es mit den Fremden gehalten und haben sich mit ihnen davongemacht. Und ich bin überzeugt, die haben sie auch reingelassen, an dem Abend, meine ich, als es zu der Schlägerei kam. Und das war, nachdem wir denen schon mal gezeigt hatten, wo die Tore sind, und sie hinausbefördert hatten. Gegen Ende vorigen Jahres war das, und die Schlägerei war dann der Anfang des neuen Jahres, nach dem starken Schneefall, den wir da hatten. Und jetzt gehen sie auf Raub aus und hausen im Freien, verstecken sich in den Wäldern hinter Archet und in der Wildnis weiter nördlich. Wie in den Räuberpistolen, die man sich so aus den schlimmen alten Zeiten erzählt, kann ich nur sagen. Die Straße ist nicht sicher, niemand wagt sich mehr weit fort, und man schließt früh alle Türen zu. Überall an der Hecke müssen wir Wachen aufstellen, und am Tor sind nachts immer mehrere Mann auf Posten. »Na, uns hat aber niemand behelligt«, sagte Pippin, »und dabei sind wir doch langsam dahergetrödelt und haben nie eine Wache aufgestellt. Wir dachten, wir hätten alle Gefahren hinter uns gelassen.« »Oh nein, junger Mann, ganz im Gegenteil«, sagte Butterblüm. »Aber dass sie euch in Frieden gelassen haben, wundert mich nicht. Mit Bewaffneten, mit Leuten, die Schwerter, Helme, Schilde und all sowas haben, legen die sich nicht an. Das würden die sich zweimal überlegen. Und ich muss schon sagen, ich war auch ein bisschen verdutzt, als ich...« Hobbits klar, warum die Leute im Ort so große Augen gemacht hatten, als sie vorüberritten. Weniger vor Staunen über ihre Rückkehr, als vielmehr über ihren kriegerischen Aufzug. Sie selbst hatten sich so sehr an das Waffenhandwerk und das Reiten in geordneten Schwadronen gewöhnt, dass sie ganz vergessen hatten, dass die blanke Rüstung, die unter den Mänteln hervorschaute, die Helme von Gondor und Rohan und die zierlichen Wappen auf ihren Schilden sich in der Heimat ziemlich fremdländisch ausnehmen würden. Auch Gandalf ritt nun auf seinem edlen grauen Pferd in einem weißen Gewand unter einem weiten blausilbernen Umhang und mit dem langen Schwert Glamdring an der Seite. Gandalf lachte. »Schön, schön«, sagte er, »wenn Sie schon vor uns Fünfen Angst haben, dann sind wir auf unseren Reisen ärgeren Feinden begegnet. Aber jedenfalls wirst du nachts vor ihnen Ruhe haben, solange wir da sind.« »Wie lange wird das sein?« sagte Butterblüm. »Ich kann nicht leugnen, dass wir froh wären, wenn ihr eine Weile da bliebt. Wir sind doch solchen Ärger nicht gewöhnt, klar. Und die Waldläufer sind alle fort, hat man mir gesagt. Ich glaube, wir haben bis heute noch nicht richtig begriffen, was die alles für uns getan haben. denn hier hat's noch Schlimmeres gegeben als nur ein paar Räuber. Im letzten Winter haben Wölfe draußen um die Hecke geheult. Und in den Wäldern treibt sich dunkles Getier herum. Furchtbare Biester. So schlimm, dass einem das Blut erstarrt, wenn man bloß an sie denkt. Es war schon sehr ruhestörend, versteht mich recht?« »Kann ich mir vorstellen«, sagte Gandalf. »Fast alle Länder sind in letzter Zeit aus ihrer Ruhe gestört worden. Und wie? Aber du kannst aufatmen, Gerstenmann. Du hast am Rande großer Erschütterungen gelebt. Und ich bin nur froh zu hören, dass du nicht tiefer hineingeraten bist. Aber jetzt kommen bessere Zeiten. Vielleicht noch bessere als alle, an die du dich erinnern kannst. Die Waldläufer sind zurückgekehrt. Wir sind mit ihnen gekommen, und wir haben wieder einen König, Gerstenmann. Er wird bald auch an eure Gegend denken, und dann wird der Grünweg wieder offen gehalten, und die Boten des Königs werden nach Norden reiten. Es wird kommen und gehen herrschen, und das üble Getier wird aus den Ödlanden verjagt. Überhaupt werden die Ödlande nicht lange öd bleiben. Und wo jetzt Wildnis ist, werden Leute wohnen und Felder bestellen.« Herr Butterblüm schüttelte den Kopf. »Wenn ein paar ordentliche und achtbare Leute auf den Straßen unterwegs sind, das kann nicht schaden«, sagte er. »Aber Strolche und Raufbolde wollen wir hier in Bre nicht mehr haben und Ausländer auch nicht, nicht mal in der näheren Umgebung. Wir wollen unsere Ruhe. Und ich will auch keine Horden von Fremden, die hier ein Lager aufschlagen und da eine Niederlassung gründen und sich um das Ödland raufen.« »Du wirst deine Ruhe haben, Gerstenmann«, sagte Gandalf. »Zwischen Isen und Grauflut oder in den Küstengebieten des südlichen Brandywein ist Platz genug für ganze Königreiche, ohne dass irgendwer näher bei Bre wohnt als viele Tagesritter entfernt. Und viel Volk hat früher einmal weiter im Norden gewohnt, über 100 Meilen von hier am Ende des Grünwegs, auf den Nordhöhen oder am Abendrotsee.« »Oben, am Totendeich?« sagte Butterblüm und schaute noch bedenklicher drein. »Das ist verspuktes Land, heißt es. Niemand außer Räubern würde dorthin gehen.« »Die Waldläufer gehen hin«, sagte Gandalf. »Totendeich, sagst du dazu. So hat man es viele Jahre genannt. Aber richtig, Gerstenmann, heißt es Fornost Erain, die Nordbrück der Könige. Und der König wird eines Tages wieder dorthin kommen. Und dann siehst du mal, was hier für feine Leute durchreiten.« »Na, das klingt ja vielversprechend, zugegeben«, sagte Butterblüm. »Und dem Geschäft gibt es sicher Auftrieb. Wenn er Bre nur in Frieden lässt.« »Das wird er«, sagte Gandalf. »Er kennt und schätzt es.« »Was? Er kennt es?« sagte Butterblüm und schaute verwirrt drein. »Aber ich frage mich, wie soll er das, wo er doch auf so einem hohen Thron in einem schönen Schloss sitzt, 100 Meilen von hier, und trinkt sicher Wein aus goldenen Bechern, würde mich nicht wundern. Was soll ihm das Pony bedeuten oder ein Krug Bier? Nicht, dass mein Bier nichts taugte, Gandalf. Es ist ungewöhnlich gut, seit du letzten Herbst da warst und ein gutes Wort reingegeben hast. Wenigstens ein Trost bei all dem Ärger, kann ich nur sagen.« »Aha«, sagte Sam, »aber er sagt, ihr Bier ist immer gut.« »Er sagt das? Klar, sagt er. Er ist Streicher, der Hauptmann der Waldläufer. Geht Ihnen das denn noch nicht in den Kopf?« Doch hinein, und Butterblüms Gesicht war ein Bild sprachlosen Staunens. Die Augen in seinem breiten Gesicht wurden groß und rund, und den Mund sperrte er weit auf. Er schnappte nach Luft. »Streicher«, rief er aus, als er wieder bei Stimme war, »der mit einer Krone und mit einem goldenen Becher?« »Na, wo kommen wir denn da noch hin?« »Zu besseren Zeiten, jedenfalls für Bre«, sagte Gandalf. »Sicher, kann man nur hoffen«, sagte Butterblüm. »Ach, das war seit ewigen Zeiten der schönste Schwatz, an den ich mich erinnern kann, und ich kann nicht leugnen, dass ich heute Nacht ruhiger und mit leichterem Herzen schlafen werde. Ihr habt mir mächtig viel zu denken gegeben, aber das kann warten bis morgen. Ich muss ins Bett, und ihr seid sicher auch froh, in die Falle zu kommen.« »Hey, Nob«, rief er und ging zur Tür. »Nob, du Trottel!« »Ach«, sagte er dann zu sich selbst und schlug sich an die Stirn, »was fällt mir doch da gleich ein?« »Hoffentlich nicht wieder ein vergessener Brief, Herr Butterblüm«, sagte Mary. »Ach, ach, Herr Brandybock, erinnern Sie mich bloß nicht wieder daran. Aber sehen Sie, jetzt haben Sie mich abgelenkt. Wo war ich doch? Stelle? Ah ja, das war's. Ich habe da etwas, das Ihnen gehört. Wenn Sie sich an Lutz Fahnrich und die gestohlenen Ponys erinnern. Das Pony, das Sie ihm abgekauft haben, nun, das steht hier. Ganz allein zurückgekommen, jawohl. Wo es gewesen sein mag, das wissen Sie besser als ich. Es war struppig wie ein alter Hund und mager wie eine Garderobenstange, aber am Leben. Nob hat sich drum gekümmert.« »Was? Mein Lutz!« rief Sam. »Ich bin doch ein Glückskind. Der Ohm soll sagen, was er will. Schon wieder ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Wo ist er?« Und Sam wollte nicht zu Bett gehen, ehe er Lutz nicht im Stall besucht hatte. Den ganzen nächsten Tag blieben die Reisenden in Bre, und am nächsten Abend konnte Herr Butterblüm übers Geschäft nicht klagen. Neugier überwand alle Befürchtungen, und das Pony war gedrängt voll. Aus Höflichkeit setzten sich die Hobbits am Abend für eine Weile in die große Schankstube und beantworteten eine Menge Fragen. Die Breländer haben ein gutes Gedächtnis, und Frodo wurde einige Male gefragt, ob er sein Buch schon fertig habe. »Noch nicht«, sagte er. »Wenn ich jetzt nach Hause komme, muss ich erst mal meine Aufzeichnungen ordnen.« Er versprach darin, auf die erstaunlichen Ereignisse in Bre einzugehen, damit es nicht ganz uninteressant würde, denn in der Hauptsache schien das Buch ja von abseitigen und belanglosen Affären irgendwo unten im Süden zu handeln. Dann verlangte einer von den Jüngeren nach einem Lied, aber da trat peinliche Stille ein. Er wurde sehr schief angesehen und wiederholte seinen Wunsch nicht. Offenbar wollte man nicht wieder unheimliche Vorfälle in der Schankstube heraufbeschwören. Keine Zwischenfälle, weder bei Tage noch bei Nacht, störten die Ruhe des Brelandes, solange die Reisenden dablieben. Doch früh am nächsten Morgen brachen sie auf, denn weil das Wetter noch immer regnerisch war, wollten sie vor Einbruch der Nacht das Auenland erreichen, und der Weg war noch weit. Ganz Bre war auf den Beinen, um sie zu verabschieden. Und mindestens seit einem Jahr war man nicht mehr so guter Laune gewesen. Wer die Fremden noch nicht in ihrer ganzen Herrlichkeit gesehen hatte, konnte sie nun bestaunen. Gandalf mit seinem weißen Bart und dem Licht, das von ihm auszugehen schien, als wäre sein blauer Umhang nur ein Wölkchen vor der Sonne. Und die vier Hobbits, aufgeputzt wie fahrende Ritter aus fast vergessenen Geschichten. Sogar diejenigen, die über das Gerede vom König gelacht hatten, fingen an zu bedenken, ob an alledem nicht doch ein Körnchen Wahrheit sein könnte. »Also, viel Glück auf den Weg und Glück bei der Heimkehr«, sagte Herr Butterblüm. »Ich hätte es euch vielleicht schon eher sagen sollen, aber nach allem, was wir hören, steht es im Auenland auch nicht zum Besten. Komische Sachen sollen dort passiert sein. Aber man vergisst eins übers andere. Und ich habe ja selbst so viel um die Ohren. Doch wenn ich mich erdreisten darf, das zu sagen, ihr habt euch sehr verändert auf euren Reisen und macht mir jetzt den Eindruck, als könntet ihr mit allen Schwierigkeiten fertig werden. Sicherlich bringt ihr alles schnell wieder ins Lot. Viel Glück. Und je öfter ihr wieder nach Bre kommt, desto mehr soll...« ritten los, zum Westtor hinaus, auf der Straße zum Auenland. Das Pony Lutz nahmen sie mit, und wie beim vorigen Mal trug es ein gut Teil ihres Gepäcks, aber es trottete munter neben Sam her und schien ganz zufrieden. »Was der alte Gerstenmann wohl gemeint hat«, sagte Frodo. »Manches kann ich mir denken«, sagte Sam finster, »was ich in dem Spiegel gesehen habe, abgehauene Bäume und dergleichen, und mein alter Ohm aus dem Beutelhaldenweg rausgeworfen. Ich hätte schneller heimkommen müssen.« »Und im Südviertel muss irgendwas faul sein«, sagte Mary, »sonst wäre Pfeifenkraut nicht überall knapp.« »Egal, woran es liegt«, sagte Pippin, »Lotho wird dahinter stecken, verlasst euch drauf.« »Tief drin, aber nicht dahinter«, sagte Gandalf. »Ihr vergesst Saruman. Er hat sich für das Auenland schon interessiert, bevor man in Mordor darauf aufmerksam wurde.« »Na, wir haben ja dich bei uns«, sagte Mary, »und so dürfte sich alles schnell bereinigen lassen.« »Bis jetzt bin ich noch bei euch«, sagte Gandalf, »aber nicht mehr lange. Ich komme nicht mit ins Auenland. Die Angelegenheiten dort müsst ihr selbst regeln. Das solltet ihr inzwischen gelernt haben. Versteht ihr immer noch nicht? Meine Zeit ist um. Es ist nicht mehr meine Sache, für andere alles zu richten oder ihnen dabei zu helfen. Und was euch angeht, liebe Freunde, so werdet ihr keine Hilfe mehr brauchen. Ihr seid jetzt selber groß. Gewachsen seid ihr, und zwar sehr hoch. Ihr zählt zu den Großen. Und um keinen von euch muss ich mir mehr Sorgen machen. Aber wenn ihr es wissen wollt, ich biege bald ab und reite zu einem langen Gespräch mit Bombardil, einem Gespräch, wie ich es in all meiner Zeit hier nicht hatte. Er ist ein Stein, der Moos ansetzt, und ich war dazu verurteilt, umherzurollen wie ein Kiesel. Aber nun rollen die Tage aus, und wir werden uns viel zu sagen haben. Es dauerte nicht lange, und sie kamen zu der Stelle an der Oststraße, wo sie sich von Bombardil verabschiedet hatten, und ein wenig hofften und erwarteten sie, von ihm dort begrüßt zu werden. Aber er war nicht da. Auf den Hügelgräberhöhen im Süden lag grauer Nebel, und ein dichter Schleier hing vor dem alten Wald in der Ferne. Sie hielten, und Frodo blickte nachdenklich nach Süden. »Ich würde den alten Knaben so gern wiedersehen«, sagte er. »Ich möchte wissen, wie es ihm geht.« »Gut, wie immer, verlass dich drauf«, sagte Gandalf, »völlig ungestört. Und ich kann mir denken, dass nichts von alledem, was wir getan oder gesehen haben, ihn sonderlich interessieren würde. Ausgenommen vielleicht unser Besuch bei den Ents. Vielleicht findet ihr später Gelegenheit, ihn zu besuchen, aber ich an eurer Stelle würde mich jetzt beeilen, weiterzukommen. Sonst seid ihr nicht an der Brandyweinbrücke, ehe die Tore geschlossen werden.« »Aber da gibt es keine Tore«, sagte Merry, »jedenfalls nicht an der Straße, das musst du doch wissen. Das Bocklandtor gibt es freilich, aber da lassen sie mich zu jeder Zeit durch.« »Es gab keine, meinst du«, sagte Gandalf. »Ich glaube, heute wirst du dort welche finden. Und auch am Bocklandtor könntest du mehr Schwierigkeiten haben, als du denkst. Aber ihr werdet es schon schaffen. Auf Wiedersehen, Freunde. Nicht zum letzten Mal, noch nicht. Auf Wiedersehen.« Er lenkte Schattenfell von der Straße herunter, und das herrliche Pferd trabte die grüne Böschung hinauf, und dann, auf einen Zuruf Gandalfs, raste es davon in Richtung der Hügelgräberhöhen, wie ein Wind von Norden. »So, da wären wir wieder zu viert, wie wir zusammen aufgebrochen sind«, sagte Merry. »Alle anderen haben wir hinter uns zurückgelassen, einen nach dem anderen. Es kommt mir fast wie ein Traum vor, der langsam verblasst.« »Mir nicht«, sagte Frodo. »Mir kommt es eher so vor, als würde ich wieder einschlafen.« Die Säuberung des Auenlandes. Es war schon dunkel, als die Reisenden, durchnässt und müde, endlich den Brandywein erreichten, und tatsächlich fanden sie die Straße versperrt. Zu beiden Seiten der Brücke war ein großes, stachelgekröntes Tor, und auf dem anderen Ufer konnten sie einige neugebaute Häuser erkennen, zweistöckig und mit schmalen, rechteckigen Fenstern, kahl und trüb beleuchtet, alles sehr trostlos und unauenländisch. Sie hämmerten ans Außentor und riefen, aber zuerst kam keine Antwort. Und dann blies zu ihrem Erstaunen jemand ein Horn, und die Lichter in den Fenstern erloschen. Eine Stimme rief durch die Dunkelheit, »Wer da? Verschwinden Sie! Sie können jetzt nicht rein! Können Sie den Anschlag nicht lesen? Kein Einlass von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang!« »Natürlich können wir den Anschlag im Dunkeln nicht lesen«, rief Sam zurück. »Und wenn Hobbits aus dem Auenland in einer Nacht wie dieser draußen im Regen stehen sollen, dann reiß ich euren Anschlag ab, wenn ich ihn finde.« Dann wurde ein Fenster zugeschlagen, und aus dem Haus auf der linken Seite kam ein Haufen Hobbits mit Laternen. Sie öffneten das gegenüberliegende Tor, und einige kamen über die Brücke. Als sie die Reisenden sahen, schienen sie es mit der Angst zu bekommen. »Komm du mal her«, sagte Merry zu einem der Hobbits, den er erkannte. »Tu nicht so, als ob du mich nicht kennst, Hob Heuwart. Ich bin Merry Brandybock und möchte wissen, was das alles soll und was ein Bockländer wie du hier zu suchen hat. Du warst doch früher am Heutor.« »Ach du meine Güte, der Herr Merry, klar, und auch noch in so einem Kampfanzug«, sagte der alte Hopp. »Aber es hieß doch, Sie sind tot, verschollen im alten Wald nach allem, was ich gehört habe. Da bin ich aber froh, dass Sie noch am Leben sind.« »Dann hör auf, mich durchs Gitter anzuglotzen und mach das Tor auf«, sagte Mary. »Tut mir leid, Herr Mary, aber wir haben unsere Vorschriften.« »Vorschriften von wem?« »Vom Boss in Beutelsend.« »Boss? Was für ein Boss? Meinst du Herrn Lotho?« sagte Frodo. »Ich denke schon, Herr Beutlin, aber heute müssen wir immer nur der Boss sagen.« »So, so«, sagte Frodo. »Na, ein Glück, dass er wenigstens auf den Namen Beutlin verzichtet. Aber offenbar wird es höchste Zeit, dass die Familie mal an ihn herantritt und ihm sagt, wer er ist.« Die Hobbits hinterm Tor schwiegen betreten. »So zu reden führt zu nichts Gutem«, sagte einer. »Es wird ihm zu Ohren kommen. Und wenn Sie hier so einen Krach machen, dann werden Sie noch den Großen wecken, der hier für ihn kommandiert.« »Und wie wir den wecken werden«, sagte Mary, »der wird sich wundern. Wenn ich euch recht verstehe, hat euer netter Boss Strolche aus der Wildnis angeheuert. Da kommen wir nicht zu früh.« Er sprang von seinem Pony, sah im Laternenschein den Anschlag, riss ihn ab und warf ihn übers Tor. Die Hobbits wichen zurück und machten keine Anstalten zu öffnen. »Komm, Pippin«, sagte Mary, »wir zwei werden genügen.« Mary und Pippin kletterten über das Tor, und die Hobbits flüchteten. Wieder erschallte ein Horn. Aus dem größeren Haus auf der rechten Seite trat ein großer, dicker Kerl in den Lichtschein vor der Tür. »Was ist denn hier los?« wetterte er, als er näher kam. »Tor aufbrechen, was? Verschwindet, oder ich brech euch die dreckigen Hälschen!« Dann blieb er stehen, denn nun sah er zwei Schwerter blitzen. »Lutz Farnrich«, sagte Mary, »du machst jetzt in 10 Sekunden das Tor auf, oder du wirst dir leid tun. Ich lass dich die Klinge kosten, wenn du nicht gehorchst, und wenn es auf ist, dann gehst du hinaus und lässt dich nie wieder blicken. Du bist ein Strolch und Straßenräuber.« Lutz Farnrich zuckte zusammen, trabte ans Tor und schloss auf. »Gib den Schlüssel her«, sagte Mary. Aber der Halunke warf ihn ihm an den Kopf und flitzte in die Dunkelheit hinaus. Als er an den Ponys vorüberkam, schlug eines mit den Hinterhufen aus und traf ihn empfindlich. Brüllend verschwand er in der Nacht, und das war das Letzte, was man je von ihm hörte. »Gut gezielt, Lutz«, sagte Sam, und er meinte das Pony. »So viel zu eurem Großen«, sagte Mary. »Mit dem Boss reden wir später. Einstweilen brauchen wir ein Quartier für die Nacht. Und weil ihr anscheinend das Gasthaus zur Brücke abgerissen und dafür diese scheußlichen Schuppen hingestellt habt, werdet ihr uns dort unterbringen müssen.« »Tut mir leid, Herr Mary«, sagte Hopp, »aber das ist verboten.« »Was ist verboten?« »Leute unangemeldet aufzunehmen, extra Mahlzeiten auszugeben und all sowas«, sagte Hopp. »Was ist denn nur in euch gefahren?« sagte Mary. »Habt ihr ein schlechtes Jahr gehabt, oder was ist? Ich dachte, es war ein schöner Sommer und müsste eine gute Ernte gegeben haben.« »Ach nein, das Jahr war schon so weit gut«, sagte Hopp. »Geerntet haben wir eine Menge, aber wir wissen nicht so recht, was daraus wird. Aber wir haben jetzt so ein Ernteerfassungs- und Verteilungsamt, so heißt das, und das schickt Leute rum, die wiegen und zählen alles ab und schaffen es weg in ihre Lager. Erfassen tun sie mehr als verteilen, und die meisten Sachen sehen wir nie wieder.« »Ach, hör auf«, sagte Pippin gähnend, »das wird mir alles zu viel heute Abend. Zu essen haben wir noch genug in den Satteltaschen. Gebt uns nur ein Zimmer, wo wir uns aufs Ohr legen können. Es wird immer noch besser sein als manches, was ich gesehen habe.« In ihrer Haut. Offenbar wurde die eine oder andere Vorschrift verletzt. Aber 4 so gebieterisch auftretenden Reisenden, allesamt bewaffnet und 2 davon unerhört groß und stark aussehend, konnte man sich nicht widersetzen. Frodo befahl ihnen, die Tore wieder zu verschließen. Eine Wache aufzustellen war immerhin vernünftig, solange sich draußen noch Gesindel herumtrieb. Dann gingen die 4 Gefährten in das Wachlokal der Hobbits und machten es sich so bequem wie dort möglich. Es war ein kahles, hässliches Haus mit einem kläglichen kleinen Herd, der kein ordentliches Feuer aufkommen ließ. In den oberen Räumen standen kurze Reihen harter Betten, und an jeder Wand hing ein Anschlag mit einer Liste der Vorschriften. Pippin riss sie herunter. Bier gab es keins und zu essen sehr wenig, Aber mit dem, was die Reisenden mitgebracht hatten und nun austeilten, kamen alle zu einer anständigen Mahlzeit. Und Pippin verstieß gegen die Vorschrift Nummer 4, indem er den größten Teil der Holzration für den nächsten Tag ins Feuer warf. »So, wie wär's jetzt mit einer Pfeife, während ihr uns erzählt, was im Auenland alles passiert ist?« sagte er. »Es gibt nirgendwo Pfeifenkraut«, sagte Hopp, »oder jedenfalls nur für den Boss und seine Großen. Anscheinend sind alle Vorräte verschwunden. Wir haben gehört, dass ganze Wagenladungen auf der alten Straße aus dem Südviertel über die Sarnfurt weggeschafft wurden. Das muss Ende letzten Jahres gewesen sein, nachdem ihr fort wart. Aber kleinere Mengen sind auch schon vorher in aller Stille weggebracht worden. Dieser Lotho... »Nun halt aber die Klappe, Hopp, Heuwart!« riefen mehrere von den anderen. »Du weißt genau, dass solche Reden verboten sind.